Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen. Zweiteilige Konjunktionen. Übung 3. Essgewohnheiten. Lesen Sie die Sätze. Was bedeutet dasselbe? Markieren Sie die richtigen Konjunktionen. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Ich esse keinen Fisch und kein Fleisch. Ich esse weder Fisch noch Fleisch. B. Ich bin keine Vegetarierin, aber ich esse trotzdem kein Fleisch. Ich bin zwar keine Vegetarierin, aber ich mag einfach kein Fleisch. C. Aber ich liebe Obst und ich liebe Gemüse. Aber ich liebe sowohl Obst als auch Gemüse. D. Ich mag es besonders gern, wenn das Obst richtig sauer ist. Je saurer das Obst ist, desto lieber mag ich es. E. Ich esse jeden Morgen Erdbeeren oder Orangen, mehr nicht. Ich esse jeden Morgen entweder Erdbeeren oder Orangen, mehr nicht.